Erster die Familienoberhäupter vom Stamm Manasse, die zu den Nachkommen Josefs gehörten, kamen zu Mose und den Anführern der Israeliten. Sie brachten ein wichtiges Anliegen vor. Zweiter sie sagten, Herr, Jahwe hat dir befohlen, den Israeliten das Land durch das Los als Erbe zu geben. Jahwe hat dir auch befohlen, das Erbe unseres Verwandten Zelophat seinen Töchtern zu geben. Dritter, wenn diese Töchter aber Männer aus anderen israelitischen Stämmen heiraten, dann wird ihr Erbbesitz von dem Erbe unserer Väter weggenommen. Er würde dann zum Erbe des Stammes gehören, in den sie heiraten, und unser eigener Erbbesitz würde dadurch kleiner werden. Vierter, wenn das Heiljahr für die Israeliten kommt, würde ihr Erbbesitz endgültig dem Stamm hinzugefügt, in den sie geheiratet haben. So würde ihr Erbe für immer von unserem väterlichen Stamm getrennt werden. Fünfter Mose gab den Israeliten daraufhin eine Anweisung von Jahwe, der Stamm der Söhne Josefs hat Recht. Sechster, Jahwe hat Folgendes über die Töchter Zelophats befohlen, sie dürfen heiraten, wen sie wollen, aber sie müssen einen Mann aus dem Stamm ihres Vaters heiraten. Siebter, das ist wichtig, damit der Erbbesitz der Israeliten nicht von einem Stamm zum anderen übergeht. Alle Israeliten sollen ihr Erbe im Stamm ihres Vaters behalten. Achte, alle Mädchen in den israelitischen Stämmen, die ein Erbe bekommen, müssen einen Mann aus dem Stamm ihres Vaters heiraten. So können alle Israeliten das Erbe ihres Vaters behalten. Neunter, auf diese Weise soll kein Erbbesitz von einem Stamm zum anderen übergehen. Alle israelitischen Stämme sollen ihr eigenes Erbe behalten. Zehnter, die Töchter Zelophats taten genau das, was Jahweh Mose befohlen hatte. Elfter, Mahla, Tirza, Hogla, Milka und Noah, die Töchter Zelophats, heirateten die Söhne ihrer Onkel. Zwölfter, sie heirateten Männer aus den Familien des Stammes Manasse, der zu den Nachkommen Josefs gehörte. Dadurch blieb ihr Erbbesitz in dem Stamm, zu dem die Familie ihres Vaters gehörte. Dreizehnter, dies sind die Gebote und Regeln, die Jahwe den Israeliten durch Mose in den Ebenen Moabs, am Jordan gegenüber Jericho, gegeben hat.